Aber Pilatus sah, dass er nichts schöpfte, sondern dass ein viel größer Getümmel ward. Nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk: